Das Internet-Weltflughafen ankündigt den Abflug des Fluges Nummer 13 von Gepodcast Airlines mit Ankunft in Buena Vibra Festival in der Stadt Maracaibo, Venezuela. Alle Passagiere mögen zur Gate ihrer Wahl im Moment, dass sie es hören. Haben Sie bitte Ihr gutes Geschmack zur Hand beim Einsteigen Check-in. Vergessen Sie nicht, Ihre freiwillige Flughafensteuern zu bezahlen im Büro PayPal Flur www.gepodcast.dk. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo Leute, danke, dass ihr wieder da seid. Heute in Würzburg, Bayern, wird's gepodcast mit Jetlag mit Paul Alvarez Löblich. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este Podcast también está disponible en castellano en www.gepodcast.dk. This podcast is also available in English at latincasting.blogspot.com. Alright, das war unglaublich. Dieses Fest namens Buena Vibra, es war richtig genial. Das hatte ich nie erwartet von meiner Stadt. Wirklich. Also da gab es zufälligerweise nur Gruppen, die an Podcastiando, Gepodcast und Latincasting teilnehmen. Das war eigentlich Wahnsinn. Es war wie unser Festival. Da hat Underflow gespielt. Ihr kennt die von einer unserer ersten Shows. Ich glaube am 12. Dezember oder so. Und Nassim Moreno vom allerersten Sendung nach dem Intro, also vom Sendung Nummer 01. Die sind auch genial, genial. Und eine Gruppe, die ich noch nicht gespielt habe, aber die schon in Podcastiando und Gepodcast teilnimmt, Papashanti heißen die. Die werden wir alle heute kennenlernen. Die sind absolut genial. Fangen wir dann mit Underflow an. Die sind wirklich gute Freunde von Podcastiando, Gepodcast und Latincasting fast vom Anfang an. Die kommen aus der Hauptstadt Venezuelas und hatte ich nie persönlich kennengelernt. Das war die Gelegenheit, es war genial, es war super cool, dass ich die endlich getroffen habe. Die sind alle die besten Menschen der Welt. Und sie haben mir eine CD, also die neue CD von denen geschenkt. Es heißt La Otra Cara de la Moneda, das andere Ansicht der Münze. Und ist wirklich gut. So, wir haben Underflow für eine Weile jetzt. Also fangen wir dann an mit Underflow. Das Lied heißt Guayabo. Und Guayabo ist, wenn deine Freundin dich verlassen hat, das, was du fühlst. Dieses Lied haben sie mit Big Havana zusammen aufgenommen. On the Flow, Guayabo. Oye, borrachera, loco. Ando en Guayabao, mírate la cara, ya tú sabes. Mira mi hermano, cómo me saco este guayabo. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Mira mi hermano, cómo me saco este guayabo. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. En especial pa' la única mujer que me ha visto llorar. La vida me ha dado señales pa' reflexionar. Y que a veces pa' bien, las cosas no se dan. No. Que la vida pasa y cada quien agarra su camino. Al conocerte pensaba que me había pegado el tino. Pero ya nuestros problemas yo se los dejé al destino. Que carezca de sentido, que tristeje de esta vida ya no ser correspondido. Pero no importa, cantar y seguiré vivo, dando de lo mío. Y nunca flaquear, menos darme por vencido. Pero claro, tenemos que estar. A ti yo te tenía en un altar, pa' bien o pa' mal. Ya se está apagando el fuego, pero todavía te amo y no lo niego. Por ti atravesé continente entero, para decirte que te amo, te extraño y te quiero, pero las cosas ahorita no son igual, lamentablemente. Cambiaste el mundo entero y te olvidaste de este hombre decente. Cuba, la salud de ella. Pues que sin reality flow haciendo que las cosas suban. Lamentablemente, dale. Mira mi hermano, cómo me saco este guayabo. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde el flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Mira mi hermano, cómo me saco este de guayabo. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde el flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. En verdad tú pudiste muy bien joderme. La sangre se me hierve hablando de esta cosa. Esto va dedicado a las mujeres peligrosas. ¡Bosa! Pásame bien, llena la botella. Por olvidarme de ella. Y yo que le iba a dar la luna y las estrellas. Me convertí en su poeta, la hice yo mi reina. Dueña de mi palacio y de muchas cosas más. Le di yo amor sincero, tuvo entrada en mi alma. Pero todo lo tomo a juego, no respeto mi palabra. Ahora cadabra, que traigan todos los alcoholes. Salud mi hermano, que ya vendrán tiempos mejores. De donde el flow con mi cabana, you know, caraguí, bla, bla. Espera, espera, que llegó el turno del coma. Para demostrarte, mami, que mi corazón importa. Pero si no estás junto a mí, you know, mi alma se desploma. Es que por ti yo bajo estrellas y hasta te llevo hasta Roma. Y hablando de esto, yo soy tu Romeo y tú eres mi Julieta, mi principal meta. Aunque a veces el destino me deja jugarreta, yo voy por lo mío, yo soy todo tuyo, parece chanchullo. La cosa es que yo te quiero y cada quien a lo suyo. Y con este swing me he metido al tumbao, que ya yo tengo allá abajo. Es que mantenía el sentimiento, nena, me diste nocao. Wow. Pero que va, pa'lante es mi lema, sin ningún problema, pa' ti mi poema. Porque mi corazón sin ti, you know, está que quema. Por eso este tema, nena. Y así es mi historia, el tratar de conquistarte y llevarte hasta la gloria. Esto va en dedicatoria, lo hago de forma notoria. Para que así te des cuenta que te llevo en mi memoria y en mi sentimiento. Te quede claro, del MC Coma, que pa' diez. Mira mi hermano, cómo me saco este guayao. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde el flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Mira mi hermano, cómo me saco este guayao. Dale Cuba, que un clavo saca otro clavo. Tranquilo rapa, que donde el flow pasa la guarapa. Esto va dedicado pa' toda la gata. Que traigan todos los alcoholes. Guten Tag, ich bin Paul Löblich, Kapitän des heutigen Fluges Nummer 13, Ihr Vertrauensfluggesellschaft gepodcast ohne Zwischenhalten nach Maracaibo. Dieser Flug wird etwa 30 Minuten dauern. Sie werden währenddessen 4 volle Lieder bekommen, sowie Kommentare und schlechte Witze, die Sie selber beim Self-Service-Bar abholen können. Ja, bitten Sie, die Gurt die ganze Zeit aufgrund der starken Turbulenzen angeschaltet zu behalten. Diese ist ein reines Nichtraucherflug. Im WC zu rauchen oder die Rauchdetektoren zu manipulieren ist illegal und wird legal verfolgt und mit der Hinrichtung durch Enthauptung bestraft. Im Namen der Kabinenbesatzung, wir wünschen Ihnen einen sehr angenehmen Flug. Flow a domicilio. Hey mami, entonces dale play, que te espero en el carré. Con par de botellas en mano, so we can celebrate, so so. Que lo que pasa aquí en Caracas, like MC Reality Flow, dándote la ñapa. Destapa un poquito más de música rap. Flow formando la guarandiga, que entre cuba y salsa brava, yo la pasamos de virga. Se vende, aguanta el galope. Lo que traigo es candela, prende la parranda y vámonos pa'l monte. Ya que vengo un descendido, que pa' concierto de guarapo. Que tanta melodía pone a mover a la faena. Mi flow te envenena, mulata. Vámonos pa'l monte y mami, aguanta la resaca. Yo mami, tranquila y ponte las pilas, que con el under se ve que vacila. Por eso es que hip hop under flow te aniquila. No se pásame el tequila. La agarra, toma, la deja, la agarra, toma, la deja, la chica. Hey, yo está lleno de mami rica. Ahora ese loco. La agarro, le meto, saboco. Si quiere la chica, los sales de toco. Y sal de tus cabales, que aquí no existen modales. Pa' así perder los estribos. Cualquier si es elegante y no es ofensivo. Cualquier si tiene flow, va a darle a tus oídos. Ya ese es mi estilo, mulata. Muévete duro, mi gata. Pa' que tú viajes mi music con la cassette es barata. Hey, papa, este es la music latina de Caracas. Hace solo el flow que en el ambiente se destaca. Métele a la guarapa, mami, de esta para chapa, ok. Vámonos pa'l monte, que traigo el candela. Esto es under flow, este de Venezuela. Vámonos pa'l monte, que nadie se frene. Esto es under flow, pa' que tu oído suene. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Vámonos pa'l monte, que lo que traigo es candela. Underflow desde Caracas, Venezuela, en Buena Vibra Festival en Maracaibo. Die waren sowas von genial. Eine absolute geniale Show haben sie da gemacht. Wir haben gerade Candela gehört, das bedeutet sowas wie Flamme. Und die haben das gespielt, es war sowas von einem Hit. Die Leute waren verrückt. Sie haben dann auch improvisiert, Leute auf die Bühne geholt, also Rapper, und sie haben alle zusammen improvisiert. Es war genial, Wahnsinn. Fotos werden in unserer Webseite www.gepodcast.tk bald sein. Sie haben diese unglaubliche Mischung von Hip-Hop und Salsa, was wir in Venezuela Salsa Brava nennen. Das ist unsere typische Salsa in der Hauptstadt, in den gefährlichen Ghettos, so ungefähr. Und sie haben eine geniale CD, ich habe es schon erwähnt, La Otra Cara de la Moneda. Man kann es in Geschäften schon kaufen, nicht in Deutschland leider. Vielleicht ändert sich das bald. Es ist wirklich so empfehlen. On the Flow sind Waika, Coma, Bobcat, Mambo Diablo und DJ Lock. Genial. Machen wir dann weiter. Unsere nächste Gruppe kennen wir schon, sie sind Nassim Moreno und sie sind Freunde von mir und meiner Familie seit Jahren. Meine Schwester war mit dem Trompetenspieler zusammen lange Zeit. Wir haben tausend von exklusiven Liedern von diesen Leuten, die sind nirgendwo anders zu finden, weil sie noch keine CDs haben. Also exklusiv in Podcast hören nur die Leute von Nassim Moreno. Sie sind 9 Personen, Coco, Luis, Rula, Edu, Jorge, Patti, Mario, Steven und ein Mädchen, das ich gar nicht kenne, ich habe sie früher nie gesehen, aber sie hat das letzte Mal gesungen, ich nehme dann an, dass sie auch da mitsingt. Sie sind wirklich eine unglaubliche Show, weil, stellt euch vor, 9 Personen mit allen möglichen Instrumenten, ja, auf der Bühne, mit so genialen Liedern. Und sie nehmen jetzt eine neue CD auf, also die Aufnahmesessionen sind fertig, sie müssen es einfach auf den Markt bringen. Hoffentlich werden wir auch eine Kopie davon haben. Das Lied, das ich euch vorspielen will, heißt Prisioneros, also Gefangenen. Und es ist eines meiner Lieblingslieder. Ich weiß nicht, ob sie das gespielt haben im Festival, sorry. Aber ich liebe das Lied und es passt so gut zur Stimmung, dass die Sendung jetzt hat. Also, Prisioneros. Von Nassim Moreno. Exclusivo en Podcasteando. prisioneros de nosotros, de mentiras, del olvido, de la fe que se ha perdido. Comprometidos con nuestros hermanos, sin dejar de darles la mano. Prohibido olvidar que no sea la máscara lo que vean los demás, no. Prohibido olvidar que la verdad no es siempre la verdad. Fortaleza. Ah, me encantan así Moreno. Tienen tanto poder, no sé, todos esos instrumentos. Ah, ich habe gerade Spanisch gesprochen, oder? Tut mir leid. ich habe gesagt, ich liebe Nancy Moreno. Ich mag so ein Power, das die da hinten haben, ne? So kräftig und die ganzen Instrumenten, die passen alle so gut zusammen. Nancy Moreno, Prisioneros, ich liebe diese Kerle. Und jetzt, Leute, gehen wir zur Gruppe des Tages. Diese Gruppe ist nicht jede Gruppe aus der Ecke, ja? Die sind in Venezuela so populär geworden. Die sind in alle Radios und die sind wirklich genial. Sie sind die Spitze des Reggae, Ragas und Ragamuffin in Venezuela seit etwa einem Jahr. Und sie sind alle recht professionelle Musiker. Also die meisten kommen aus super bekannten Gruppen wie Desorden Público, die wir auch hier in Podcastando haben. Also der Gitarrespieler und der Schlagzeugtyp, die beide kommen aus Desorden Público, die spielen immer noch dort. Und es gibt auch einen Sänger, der leider nicht mehr mit der Gruppe singt, der aus La Corte kommt. Das ist Venezuelas meistbekanntes Hip-Hop-Gruppe, der heißt Busta Brain. Und wir haben schon Tours in Lateinamerika gemacht, in Argentinien, Chile, Honduras. Sie haben sogar in Jamaika mit Michael Rose gespielt. und sie waren schon in Rolling Stones Magazine, in Scamor Forces in Mexiko. Sie haben auch in Venezuela den Preis zur beste Live-Gruppe im Festival Nuevas Bandas 2003 gewonnen. Und sie sind wirklich, wirklich genial. Die Mitglieder sind Bust Brain, Paparazzi, One Shot, Dr. Dub, Mota, Chonto und Magu. Wir sprechen über Papa Shanti. Und man braucht nichts mehr zu sagen. Genießen wir Oh No No No, also gekannt oder besser gekannt als Musica de Paz, Friedensmusik. Podcastiano. Y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen. Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos, ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya instruido a la esencia del camino que el humano ha perdido por querer usar un falso rumbo dirigido a la materialización, cortando relación entre la importancia espiritual y la ilusión. Por la consecuencia de una falsa evolución, si no despertamos nunca vamos a aprender que la razón se encuentra en el corazón. Personalmente no veo sentido tener que estar viviendo reprimido en un sistema sucio y corrompido. Las ciudades ya no son un lugar fino, sino que son la cuna de matones y bandidos que nos hacen vivir con angustia y paranoia, haciendo que el espanto nos perturbe en la memoria con miedo, euforia y escoria. Pero ¿saben qué? Avanzarán todos los que tengan fuerza espiritual. Se salvarán solo los que nunca dejen de luchar. Renacerán los valores de una verdadera esencia que tocará nuestra conciencia. Y así vendrán nuevos tiempos llenos de amor y de paz. Repoblarán este mundo para así armonizar. Fundarán una escuela de energía predilecta que a los corazones conecta. Música de paz, música de amor, música enfocada. La maldad está regada por toda la esfera y es una loquera que se adueña de las buenas vibraciones que el mundo natural propone, porque este mundo artificial lo descompone. Barbaridades llenas de maldad y de atropellos van y vienen afectando a los que muy poco dinero tienen. Es un juego que a ninguno nos conviene, porque va a afectar a los que en un futuro vienen. Hago referencia a nuestra descendencia, que es la que algún día va a sufrir las consecuencias de una falsa herencia llena de por la negligencia que dejó nuestra existencia. La vida no tiene precio, pero el ser humano la consume con desprecio. Y egocentrismo buscando el facilismo, pensando en sí mismo, pero sin saber que está viviendo al borde del abismo. Un día no muy lejano tendrán que darse cuenta que vivir en paz y en armonía tiene que ser la meta para hacer de este un mundo libre de caretas y de actitudes incorrectas. Y avanzarán todos los que tengan fuerza espiritual. Se salvarán solo los que nunca dejen de Shanti, meine Damen und Herren. Ah, das ist sowas von ein geniales Lied. Mein Kopf hört nicht auf, von die eine zur andere Seite zu schwanken. Es ist genial. Das Beste über diese Gruppe ist, sie singen nicht nur Reggae und über, Marihuana und Frauen. Sie singen eigentlich tiefe Sachen über Gewissen und Mitmenschlichkeit und Kooperation und auch über Politik, aber nicht direkt, sondern einfach über die Werten, die hinter den politischen Problemen stecken und die in Venezuela sehr anwesend sind, auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, vielleicht nicht so sehr in Europa, aber für uns ist es viel, viel deutlicher. Und die Musik ist sowas von gut, also man merkt, dass diese Leute Talent haben. Papa Shanti hat ein Album raus und ist in Venezuela zu kaufen. Es heißt Ashanti Grandpa, ist 2005 rausgekommen, masterisiert von Matt Professor in London. Die Leute, die diesen Typ kennen, wissen, dass das eine Garantie für Qualität ist. Papa Shanti, das war unser Besuch in Maracaibo, Festival Buena Vibra. Also Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastiando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show www.gepodcast.tk. Aus dem Terminal 21 Gate 72 wurde es gepodcast mit Paul Alvarez Lüblich. Ihr sabt, portense mal, pásenla bien. Ciao!